Er kommt bald, er kommt in großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit? Maria und auch Josef warten auch sehnsuchtsvoll auf ihn. Die Weisen aus der Ferne brachten Geschenke ihm. Ich bin so froh, denn ich weiß, Jesus kommt bald. Ich bin so froh, denn ich weiß, er kommt bald. Er kommt in großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit? Auch du kannst etwas schenken, in deinem Herzen möchte er sein. Drum warte nicht noch länger, lass ihn noch heute hinein. Ich bin so froh, denn ich weiß, Jesus kommt bald. Ich bin so froh, denn ich weiß, er kommt bald. Er kommt in großer Herrlichkeit. Bist du für sein Kommen bereit? Jesus kommt bald. Kommt bald in großer Herrlichkeit, bist du für sein Kommen.